Tamam hocam. Küsur seçkin. Ich bin heute der zuständige Arzt für Sie und werde das Erstgespräch mit Ihnen führen. Erstmal benötige ich ein paar persönliche Daten von Ihnen und dann sprechen wir über Ihre aktuellen Beschwerden. Was Sie Fragen haben, zögern Sie bitte nicht, mich zu unterbrechen. Wie heißen Sie denn? Ich bin Edil Traut. Edil Traut. Ya, Böhm. B-O-Umlaut H-M. Böhm, mein Name ist. Nachname Böhm, oder? Ja, Nachname Böhm. Könnten Sie bitte den Vornamen langsam buchstabieren? Edil wie E-D-I-L Traut T-R-A-U-T. Wie alt sind Sie, Herr Böhm? Frau Böhm, ich bin Entschuldigung. 51, Herr Doktor. 51. Ihr Geburtsdatum bitte. Ja, mein Geburtsdatum ist 29. Juli 1974. Wissen Sie, wie groß Sie sind, Frau Böhm? Ja, ich bin 1,56 Meter, Herr Doktor. Ihr Gewicht, bitte. Ich bin 71 Kilogramm. Haben Sie einen Hausarzt oder eine Hausärztin, Ja, Frau Böhm? Herr Müller, mein Müller. Hausarzt heißt Herr Müller. Was führt Sie heute zu uns, Frau Böhm? Welche Beschwerden haben Sie? Ja, Herr Doktor, ich fühle mich sehr schlecht. Seit 45 Minuten habe ich sehr starke Schmerzen. Und ich habe auch Atemnot. Ja, mein Enkel hat einen epileptischen Anfall gehabt heute Morgen. Mein Tochter hat mir angerufen. Und sagt mir eine schlechte Bescheid. Deswegen hatte ich Angst und hatte ich sehr starke Schmerzen im Brust. Im Brust. Wo genau tut Ja. es Ihnen weh? Ja, ganz Brust. Ja, in der Mitte. In der Mitte. Strahlen die Schmerzen irgendwo hinaus? Ja, links. Schulter fühle ich auch Schmerzen und ein bisschen unter Kiefer. Und das ist sehr stark, Herr Doktor. Ich kann nicht gut Peki. atmen. Könnten Sie bitte diese Schmerzen genau beschreiben? Drückend, Ja, stechend. drückend wie ein Mensch auf der Brust sitzt. Verstehe, Frau Böhm, jetzt ich muss das Erstgespräch unterbrechen. Ich werde ein EKG schreiben und ich werde Blut abnehmen. Und hier gibt es Sauerstoffmask. Bitte geben Sie. Ja, ist das eine ernste Situation oder warum machen Sie das, Herr Es Doktor? ist zu früh, etwas Genaues zu sagen, Herr Böhm. Sie haben, Frau Böhm, Sie haben Brustschmerzen und ist neu. Deswegen muss ich ein EKG schreiben und Blut abnehmen. Okay, Herr Doktor, Und okay. ich werde die Vitalparametern erfassen auch. Okay, Herr Doktor, ja. Jetzt können wir weitermachen. Wie stark sind die Schmerzen auf einer Skala von 1 bis 10, wobei 10 am stärksten ist? Ja, früher manchmal hatte ich auch Brustschmerzen beim be besonders Laufen oder beim Joggen, aber das ist sehr stark. Das ist vielleicht nicht wie altere oder frühere Schmerzen. Das ist wie 9 oder Neun. ja von 10. Ich kann beschreiben, ja. Könnten Und Sie bis zum ich Ende fühle des mich. Gesprächs Und aushalten? ich habe auch Übelkeit. Ich habe nicht erbrochen, aber ich habe auch Übelkeit. Das ist ein komisches Gefühl. Ich habe gedacht, dass ich sterbe. Bitte machen Sie sich deswegen keine Sorge. Wir sind für Sie da und wir tun alles für Sie, Frau Böhm. Sie haben Atemnot. Wann haben Sie Atemnot? Haben Sie Schwierigkeiten beim Einatmen oder Ausatmen? Ja, beide, Herr Doktor. Ja, ich kann nicht gut atmen. Mein Herz schlägt manchmal gut, manchmal nicht. Ja, das Haben wie Sie Herzrasen oder? Ja, bitte. Herzrasen. Ja, ich habe auch gespürt. Oder Herzstolpern, ich kann sagen. Ja, komische Verstehe. Gefühl im Herz fühle ich mich. Haben Sie Atemgeräusch bemerkt, Frau Abi? Wie Gimen? Atemgeräusch? Nein, habe ich kein Atemgeräusch, aber ich kann nicht gut atmen, ich kann nicht kriegen. Ja, Sauerstoff ist nicht ausreichend für mich. Ja, das ist wenig. Haben Sie Allergien oder Unverträglichkeiten, Frau Abi? Ja, ich habe Paracetamol-Allergie. Wie reagieren Sie darauf? Ja, Hautausschlag. Ich gebe Ihnen in venösen Zugang ein Schmerzmittel. Es hilft Ihnen, Frau Böhm. Bitte machen Sie sich deswegen keine Sorgen, bitte. Okay, Herr Doktor, ja, ich vertraue Ihnen. Haben Sie dagegen irgendwelche Medikamente genommen? Ja, habe ich nach dem Schmerzen habe ich Ibuprofen eingenommen, aber hat mir nicht geholfen. Nicht ja. Welche Dosis? Ja, zu Hause gab es 400 Milligramm vielleicht. Sie haben schon gesagt, dass Sie wie diese Beschwerden gehabt haben. Wann war das? Ja, vor ungefähr eine Stunde, oder? Nein, nein. Ja. Wann war die letzte Schmerzen? Ha, bevor. Ja, Sie bevor. möchte sagen, ja. Ähnliche Beschwerden seit 6 Monaten hatte ich. Bevor 1 Monat hatte ich. Aber es war nicht schlimm. Ich war beim Laufen und Verstehe. Mit Hilfe Schmerzmittel mein Schmerzen hat Wie lange weggegangen. hat es gedauert? Ja, 3 Minuten manchmal, 5 Minuten. Minuten. Aber das geht nicht zurück. Aber jetzt momentan die Schmerzen dauerhaft da, oder? Ja, dauerhaft da und verschlimmert, Herr Doktor. Haben Sie Fieber oder Schüttelfrost? Habe ich nicht gemessen, aber ich habe kalt geschwitzt. Kalt Mit geschwitzt. dem Schmerzen. Mit der Schmerzen. Verstehe. Haben Sie Nachtschweiß, Herr Böhm? Das ist heute Morgen, seit heute Morgen meine Beschwerden Das ist aufgetreten. Routinefrage. Ah, okay, ich verstehe. Nachtschweiß habe ich nicht. Mussten Sie sich übergeben? Nein, aber ich habe Übelkeit. Ja, ich habe es mir notiert. Haben Sie das Bewusstsein verloren wegen Nein, dieser nein, Schmerzen? nein, nein. Aber ich musste sitzen mit dem Schmerzen. Ich musste stoppen und sitzen. Und ich habe gewartet, Schmerzen zurückzugehen, aber das geht nicht. Außer Sitzen, gibt es irgendetwas, das die Schmerzen besser oder schlimmer macht? Ja, ich kann nicht das genau sagen, aber wenn ich bevor Schmerzen habe, ich habe gewartet und ja, sitzt und die Schmerzen hat weggegangen. Aber in diesem Fall hat mir nichts geholfen. Ich verstehe. Haben Sie Schwellungen in irgendwelche Körperregion bemerkt bisher? Ja, habe ich nicht. Nein. Haben Sie Hautverfärbung bemerkt? Nein, nein, Habe habe ich nicht. ich Habe nicht ich oder nicht im bemerkt. Lippen. Habe ich nicht bemerkt. Jetzt. Wie ist Ihr Appetit? Ja, normalerweise ich esse gerne, aber wenn ich ähnliche Beschwerden hatte, nach dem besonders fettiges Essen hatte ich ähnliche Beschwerden verspürt. Vorher, oder? Vorher, Dieses ja, Mal. vorher. Nicht dieses Mal, vorher. Verstehe. Aber Ihr Appetit war gut. Ja, normalerweise gut. Haben Sie in letzter Zeit ab oder zugenommen? Nein, nein, habe ich nicht. Wie ist Ihr Stuhlgang und Wasserlassen, Frau Böhm? Ja, ich habe chronische Verstopfung, Herr Doktor. Seit wann haben Sie das? Ja, seit 4 Jahren. Ja. Was nehmen Sie dagegen? Ja, ich esse oft Obst und Gemüse. Das hilft mir. Verstehe. Können Sie gut schlafen, Frau Böhm? Ja, mein Schlaf ist auch nicht gut. Manchmal wache ich auf. Ich lasse Wasser jeden Nacht einmal. Wie oft gehen Sie zur Toilette? Einmal. Einmal. Sie haben schon gesagt, dass Sie seit 6 Monaten diese Beschwerden gehabt haben Ja. oder haben. Waren Sie schon beim Hausarzt oder ein anderer Arzt? Ja, mit ähnlichen Beschwerden war ich nicht beim Hausarzt. Das ist Ja. zum ersten Mal. Zum ersten Mal, ja. Und manchmal huste ich. Seit 6 Monaten manchmal huste ich. Husten Trockener mit Husten. Auswurf oder trocken Husten? Trocken. Momentan haben Sie Husten? Ja, ein bisschen habe ich auch, ja. Haben Sie irgendwelche chronische Erkrankungen, Frau Böhm? Ja, ich spüre Knieschmerzen, chronische Knieschmerzen. Und seit 2 Jahren, ich war einmal beim Orthopäden und hat mir gesagt, das ist ein Kniegelenkverschleiß ist. Seit 2 Jahren. Ja. Was nehmen Sie dagegen? Ja, nehme ich manchmal Ibuprofen und ein Salbe. Voltaren Salbe. Voltaren. Trage ich Wie auch. oft nehmen Sie Ibuprofen und Voltaren? Ja, wenn ich Schmerzen habe, das kann ich nicht Kaybeder. genau sagen. Ja. Ibuprofen 400 Milligramm, oder? Ja, 400. Haben Sie noch andere chronische Erkrankungen? Ja, ich verspüre auch oder ich leide an auch Bluthochdruck seit 5 Jahren und mein Blutfettwerte sind auch hoch. Seit wann? Seit 5 Jahren. Blutfettwerte auch seit 5 Jahren. Ja. Und vor 2 Jahren hatte ich Wundrose gehabt. Wundrose. Wundrose. Ja. Vor 2 Jahren. Vor 2 Jahren, ja. Was meinen Sie damit? Ja, mein Unterarm war rot geworden. Das war Hautentzündung. Mein Hausarzt hat mir gesagt, das war eine Hautentzündung. Wundrose. Unterarm. Ja, Unterarm. Wie wurde es behandelt? Mit Antibiotika. Unterarm. Was nehmen Sie gegen Bluthochdruck und erhöhte Blutfettwerte? Ja, ich nehme Fluvastatin 20 Milligramm einmal täglich und Norvasc 10 Milligramm einmal täglich. Fluvastatin in welche Dosis können Sie es wiederholen? Fluvastatin 20 Milligramm 10 und Norvasc 10 Milligramm Milligramm. täglich. Ja. Rauhensi Herbe Ja ja Frauben. ich rauche gerne. Ja, seit 40 Jahren zwei Schachtel Zigaretten rauche ich. Seit Oder 40 Jahren. 35 Jahren ungefähr, ja. Seit 25 Jahren. Ja, zwei Schachtel Zigarette rauche ich. Das ist zu viel, Frau Böhm. Das ist sehr schlecht für Ihre Gesundheit. Haben Sie Ja, es ich weiß, versucht, Herr mit dem Doktor, Rauchen aufzuhören? ich habe vielmal versucht aufzuhören, aber Wir ich haben könnte auch nicht eine schaffen. Abteilung. Wir können einen Termin vereinbaren für Sie. Wurden Sie Okay. schon einmal operiert? Ja. Ich habe ja vor 10 Jahren wurde ich wegen Steißbeinfistül operiert. Steißbeinfistül. Steißbeinfistel. Gut. Steißbein. Ve Ich hatte hatten Sie noch andere Operationen? auch oberen Fraktur gehabt wegen Autounfall vor 2 Jahren. Wurde es operiert? Ja, operiert. Trinken Sie Alkohol? Sehr selten. Was meinen Sie damit? Einmal pro Woche. Was trinken Sie? Wein. Ein Glas oder ein Glas? Ja, ein Glas Seit Wein, ja. wann trinken Sie Alkohol? Seit ich Erwachsene war, ja. İşte bitte nehmen Sie die folgende Fragen nicht persönlich aus. Medizinischen Gründen fragen wir immer. Haben Sie Erfahrung mit Drogen? Nein, habe ich keine Erfahrung. Gut. Sind Sie verheiratet? Ja, ich bin verheiratet. Leben Sie mit Ihrem Ehemann zusammen? Ja, Sie haben recht. Wie viele Kinder haben Sie? Zwei Töchter habe ich. Zwei Töchter. Sind Sie gesund? Ja, Sie sind gesund, aber mein Enkel hat epileptische Anfall heute Morgen, Ja, deswegen hatte tut mir ich leid Angst. zu hören, Frau Böhm. Gibt es irgendwelche chronische Erkrankungen in Ihrer Familie? Ich meine, Ihre Mutter, Ihr Vater. Mein Vater ist leider an Gehirntumor verstorben vor 10 Jahren. Mir leid zu hören, Frau Böhm. Wie alt war er? Er war 70. Hat er noch andere chronische Erkrankungen? Ja, ich erinnere mich nicht. Verstehe. Ihre Mutter? Ja, meine Mutter leidet an ja, Versage. Meine Mutter Herz ist schwach und İşte. hat immer Schwellung im Bein. Beide Beine. Tut mir leid zu hören, Frau Böhm. Haben Sie Geschwister? Ja, ich habe zwei Geschwister, zwei Schwestern. Eine Schwester leidet unter Asperger-Syndrom. Die andere hat die andere Probleme. Nein, sie ist gesund. Gut zu hören. Was sind Sie vom Beruf? Ja, ich habe als Verkäufer gearbeitet. Verkäuferin. Verkäuferin, ja. Bekommen Sie Ihre Periode regelmäßig? Nein, ich bin im Menopause. In den Menopause. Wechseljahren. Ja. Besuchen Sie Ihre Frauenärztin regelmäßig? Ja, letzte war 2 Jahre, vor 2 Jahren. Sind Sie vollständig geimpft, Frau Böhm? Ja, denke ich. Waren Sie in letzter Zeit im Ausland? Lester im Ach, nein. Meinerseits habe ich alle wichtigen Fragen gestellt. Möchten Sie noch etwas hinzufügen, Frau Böhm? Dermot ich was habe ich, Herr Doktor? Ich habe sehr stark Schmerzen und ich habe Angst, Todangst. Ja, ich habe schon Blut abgenommen. Wir sollten auf die Ergebnisse warten, Frau Böhm. Danach können wir mehr über sprechen, mehr über wissen. Es ist zu früh, etwas Genaues zu sagen. Okay, Herr Doktor, vielen Dank. Gerne. Steiß, Bein, Entzündung oder Fistül, steif bein fistül. nereden? Anladım, anladım. Bunun fah begrifi planüdel sinüs. Pl Okay. Es handelt sich um Frau Edil Traut Böhm, eine 51-jährige Patientin, geboren am 29.07.1974, einen Meter 56 groß, 71 Kilogramm schwer. Sie stellte sich bei uns vor aufgrund seit 45 Minuten bestehender, drückender, zunehmender Brustschmerzen mit Ausstrahlung in die linken Schulter und in die Unterkiefer. Also können wir Angina pectoris sagen. Als Begleitsymptomen liegen Dyspnoe, Wo ist Tachykardie. die Patientin jetzt? Können Sie es wiederholen? Wo ist die Patientin jetzt? Sie ist in Untermonitoren Station. Also meinen Sie Intensivstation? Intensivstation, ja. Oder vielleicht Katheterlabor, können wir sagen? Vielleicht? Ich warte auf Laborergebnisse. Okay, was ist Ihre Meine Verdachtsdiagnose? Verdachtsdiagnose lautet auf Angina pectoris. Okay, welche Risikofaktoren hat die Patientin? Sie hatte heute einen stressigen Anfall und die Schmerzcharakter ist sehr typisch und als Risikofaktoren zählen arterielle Hypertonie, ja. Das ist und sie ist Trauherrin, Herr Oberarzt. Okay. Was ist der Unterschied zwischen stabil Angina pectoris und instabil Angina pectoris? Unter stabil Angina pectoris versteht man die Schmerz dauert unter 20 Minuten und nach der Nitroglycerin-Spray die Schmerzen lindert, aber bei der unstabil Angina pectoris dauern die Schmerzen mehr als 20 Minuten und Nitroglycerin-Spray hilft uns nicht oder hilft der Patient oder die Patientin nicht. Okay, welche Arten von Akut-Koronarsyndrom kennen Sie? Welche Arten? Akut anstabil Angina pectoris ST Hebung oder ST eleve Myokardinfarktus oder non-ST Myokardinfarktus kenne Also ich. Drei Arten. ja, STEMI, ENTSTEMI und instabile Angina pectoris. Okay. Was haben Sie im Notfalldienst durchgeführt bei dieser Patientin? Zuerst würde ich EKG schreiben und die Vitalparametern erfassen und würde ich Laboruntersuchungen durchführen, um Blutbild, Troponinwerte und CKMB-Werte zu bestimmen. Welche Vitalzeichen überwachen Sie? Blutdruck, Herzfrequenz und Sauerstoffsättigung. Genau, das ist sehr wichtig. Okay, welche Laborwerte steigen bei einem Herzinfarkt? Wenn ST-Hebung oder Non-ST-MI gibt es, erwarten wir Troponin-Werte-Erhöhung und CKMB auch. Und warum steigen diese Werte? Wegen Herzmuskelsterben. Also Herzgewebeschädens Herzgewebeschädigung durch, produziert diese Enzyme. genau, durch den Infarkt, ja, genau. Okay, also welche Behandlungsoptionen haben Sie bei dieser Patientin? Wenn es wenn ein ST-Hebung gibt es, sollten wir so schnell wie möglich eine Katheterangiographie durchführen. Aber bei der NSTMI oder Instabil Angina Pectoris können wir konservative Behandlung durchführen. Aber danach sollten wir auch eine Katheterangiographie durchführen. Zuerst müssen wir Acetylsalicylsäure 300 Milligramm verabreichen und Plavix Clopidogrel verabreichen und Metoprolol sowie Statin sollten wir verabreichen. Okay, und wenn Ballondilatation oder Stent nicht möglich sind? Ja, wenn mehr Gefäß betroffen oder wenn Ballon oder Stent nicht möglich ist, sollten wir gefäßchirurgisches Konsil veranlassen, um eine mögliche Operation zu organisieren. Was für Operation meinen Sie? Bypass. Okay, wie wird eine Bypass-Operation durchgeführt? Wissen Sie es? Unter Narkose diese Operation durchgeführt, soll der Chirurg oder Chirurgin ein Ersatzgefäß hochwahrscheinlich im Bein nehmen und die Herz, wie kann sagen, ein ja, Herr Oberst, ich kann Also nur. welche Venen am meisten werden verwendet? Wissen Sie es? Ich erinnere mich nicht daran, Herr Also Sie habe ich Oberst. schon gesagt, aus dem Bein, welche Aus dem Vene? Bein, aber welche, wenn Tibia, Venus saphena magna. Genau. Okay, welche Arterien werden verwendet? Wissen Sie? Ich wusste nicht, aber Arteria mammillaris. Genau, Arteria mammillaris oder Arteria radialis auch können wir. Okay, welche Differentialdiagnose haben Sie bei dieser Patientin? Lungenembolie. Als erste würde ich Lungenembolie sagen. Um eine Lungenembolie auszuschließen, würde ich Blutgasanalyse durchführen und D-Dimer-Werte bestimmen lassen und gegebenenfalls CT mit Kontrastmittel. Thorax-CT veranlasse ich. Meinen Sie CT-Angiografie, oder? Ja, CT-Angiografie. Okay, welche Symptome sprechen gegen eine Lungenembolie bei dieser Patientin? Bei dieser Patientin Schmerzcharakterisation und Schmerzintensität spricht gegen Lungenembolie. Bei der Lungenembolie erwarten wir Schmerzen, aber nicht neu. Okay. Welche Risikofaktoren kennen Sie für eine Lungenembolie? Gerinnungspathologie, zum Beispiel genetische Faktor 5 leiden Mutation, auch genetische Veranlagung, arterielle Hypertonie, Diabetes mellitus und erhöhte Hiperkolesterinämie, sowie Nikotin Abusus oder Nikotinkonsum und Alkoholkonsum. Okay. Und natürlich Immobilisation. Wie zum Beispiel? Wie zum Beispiel eine lange Reise oder nach der Operation Geschichte oder nach einem Unfall. Okay, sehr gut. Sie haben gesagt, dass Sie eine PTCA durchgeführt würden, also gegebenenfalls. Ich meine, könnte Sie bitte PTCA, Herzkatheter, ich meine, erklären? Ja, Herr Oberarzt, der Arzt oder der Radiolog oder der Kardiolog in der Bein- oder im Ellenbeuge eine kleine Schicht machen mit einer Hohlnadel, mit einem Hohlnadel. Ein Hohlnadel wird Femoralarter, hochwahrscheinlich Femoral oder Radialarter eingeführt werden. Durch den Hohlnadel ein Katheter wird ge, ge, wird gesch ich habe diese vergessen, Entschuldigung. Dann der Radiolog oder der Arzt gibt Kontrastmittel. Und mit Unterstrahlen können wir Herz, Kranz, oder, Herz, ja, Herzkranz oder Herzgefäße beurteilen. Das ist nicht nur diagnostische Methode, sondern auch eine therapeutische Methode. Gleichzeitig können wir einen Ballon oder Stent durchführen. Das ist eine schmerzhafte Methode, deswegen können wir eine örtliche Betäubung verabreichen. Und ja, nach der Untersuchung bleibt der Patient in Intensivstation. Okay. Also würden Sie bei dieser Patientin eine Echokardiographie durchführen? Ja, bei der Echokardiographie können wir Herzwand und Ejektionsfraktion und Herzarbeit, Herzpumpenaktivität beurteilen. Deswegen oder darum sollte ich eine Echokardiographie durchführen. Aber wenn ein Myokardinfarktus es gibt, sollten wir nach dem Koronarangiografie diese Untersuchung durchführen. Okay. Könnten Sie bitte für uns Echokardiographie erklären? Echokardiographie ist eine besondere Sonografie, bei der können wir Herzgefäßwand und Ejektionsfraktion beurteilen. Das Gerät hat einen Schallkopf und ein Monitor. Wir tragen ein Gel die Haut auf. Der Schallkopf sendet Schallwelle und aufnimmt die Gewebeantworte. Und wir können im Monitor die Gewebe oder die Organe beurteilen. Das ist eine schmerzfreie Methode. Vor der Untersuchung der Patient oder die Patientin nicht vorbereiten. Und nach der Untersuchung der Patient oder die Patientin können seine gewohnten Alltag fortsetzen. Es Oh. dauert nur 5 bis 10 Minuten. Gut. Kennen Sie Mona BH Schema? Ja, Morphin, Sauerstoff, ne, ich bin mir nicht sicher, aber Nitroglycerin könnte es sein und Ja. A, Aspirin. Ja. BH. BH. Erinnere mich nicht daran, Herr Oberarzt. Was Also ist B BH? bedeutet Beta-Blocker. Ja, H Metoprolol. ist Heparin. Genau. Heparin. Okay. Also, was empfehlen Sie dieser Patientin nach der Behandlung? Nach der Behandlung empfehle ich die Patientin Gewichtreduktion, fettarme und kohlsalzarme Diät und mit dem Rauchen natürlich aufzuhören. Und die andere chronische Erkrankungen regelmäßig zu kontrollieren, arterielle Hypertonie und Hyperlipidämie. Ja, ich empfehle dieses, Herr Oberast. Und natürlich, Sie sollten die Medikamente erst nehmen. Gut. Vielen Dank. Sie haben es gut gemacht. Bitte gehen Sie zum Infodesk und nehmen Ihr Zertifikat, meine Kollege. Inshallah, hoffentlich. Dankeschön. Ich habe heute eine neue Patientin aufgenommen. Ich würde gerne sie Ihnen vorstellen. Haben Sie kurz Zeit dafür? Ja, bitte. Ja, ich berichte über die 51-jährige Patientin Frau Edeltraut Böhm, die 1,56 Meter groß ist und 71 Kilogramm wiegt. Die Patientin stellte sich heute notfallmäßig bei uns wegen seit 45 Minuten bestehender, zunehmender, progredierender Brustschmerzen mit in den Unterkiefer und linken Schulter Ausstrahlung vor. Begleitend Symptome sind Nausea, Dyspnoe, Palpitation, Taşykardi, Kaltschweiß und Todangst. Zufolge der Patientin sind die Schmerzen nach einem schlechten Nachricht aufgetreten und sich Verlauf der Zeit verstärkt. Verschlimmert oder. Außerdem klagte sie über chronische Obstipation seit 4 Jahren. Die Patientin leidet an seit 2 Jahren Gonarthrose, seit 5 Jahren arterielle Hypertonie und Hypercholesterolemie. Und dagegen nimmt sie regelmäßig Fluvastatin 20 Milligramm einmal morgens, Norvasc 10 Milligramm einmal morgens und Ibuprofen und Voltaren Salbe, Ibuprofen 400 Milligramm Tablet und Voltaren Salbe bei Bedarf. Vor 2 Jahren hat sie einen Erysipel gehabt und mit Antibiotika behandelt wurde. Ja, sie wurde wegen pilonidal Sinüs vor 10 Jahren operiert und vor 2 Jahren wurde sie wegen Humerusfraktur operiert. Sie hat Paracetamolallergie, die sich mit Exanthem äußert und sie sind vollständig geimpft und Reiseanamnese ist unauffällig. Sie ist sehr starke Raucherin. Und sie raucht 2 Schachteln Zigaretten pro Tag seit 35 Jahren. Er trinkt gelegentlich einmal pro Woche Wein, ein Glas Wein. Und Drogen Konsum wurde verneint. In der Familienanamnese gab sie an, dass ihr Vater an Zerebral Tumor vor 10 Jahren gestorben ist und seine Mutter an Herzinsuffizienz leidet. Und sie hat zwei Schwestern. Eine Schwester leidet an Asperger-Syndrom. Sie ist verheiratet, hat zwei Töchter und arbeitet als Verkäuferin. Und sie hat Stress wegen ja sie sind unter Stress. Die anamnestischen Angaben deuten am ehesten auf akut koroner Syndrom hin. Differential diagnostisch kommen Lungenembolie Myokarditis in Betracht. Kendi Ummeine sie Verdachtsdiagnose Aort Disseksiyon. Aortdiseksiyon kann auch sein. Kann auch sein, Herr Oberarzt, auch Aortdiseksiyon. Besonders ja, Warum denk ki aortus sie akut auch. koroner sindrom? Welche Symptome hat die Patientin? Ja, besonders angino pectoris und ya hat Engegefühl, brennende und sehr starke Schmerzen, Dyspnoe und Palpitation sprechen für ein akut Koroner-Syndrom. Ja, um meine Verdachtsdiagnose zu bestätigen, würde ich die Patientin Intensivstation aufnehmen, Koroner-Station aufnehmen und natürlich körperlich untersuchen. Ein EKG schreiben und ja, mögliche akut Koroner-Syndrom zu bestätigen. Gegebenenfalls werde ich ein Herzsonografie oder Herzsonografi Echokardiyografi. durchführen, Ekokardiografi durchführen und einen angiografi, koroner angiografi durchführen. Und ich werde die Patientin ja natürlich Schmerzmittel verabreichen, Morphin verabreichen, Sauerstoff durch Nasenkanül geben und Nitrat Aspirin, Betablocker. Herr Kollege, in welchem Situation geben Sie der Patientin Sauerstoff? Sauerstoff im Herzinfarkt auf jeden Fall gebe ich. Nein. Nein? Unter 90% Unter Sauerstoffstechnische. 90%. Okay, Herr Oberarzt. Wenn es nötig, geben wir. Aber nötig geben wir nicht. Okay. Warum? Kennen Sie? Ich verstehe nicht. Warum geben wir die Patientin keine Sauerstoff über Ja, 90%? weil oksidativ Stress kann erhöhen, wenn wir Nein, geben Sauerstoff. Oxygen verursacht Vasokonstriktion. Vasokonstriktion bedeutet İskemi. Okay, Herr Oberes, vielen Dank für diese Information. Machen Sie weiter. Ja, ich gebe ja Morphin, Nitrat, Aspirin, Betablocker und Heparin und ich werde ein PTSH durchführen, Verengung der Gefäße zu beurteilen und gleichzeitig mit Hilfe einem Stent zu behandeln. Was beachten Sie bei der Ekokardiographie? Ya Bayder ekokardiyografi Achteich darauf, ob es ein Wandschwäche gibt. Herzwand Herzwandschwäche gibt. Oder Arrhythmie gibt. Vorhofflimmern gibt. Nein, Manche Klappenfehler, Anevrizma. Löwenfehler. Manche Herzinfarkt kann ein Herzrhythmusstörung verursachen. Kann ich diese Herzrhythmusstörung auch beurteilen mit Hilfe Ekokardiografi? Oder ein Gerinnung im Flimmern gibt. Können Sie uns PTSA aufklären? Ja, PTSA ist ein bildgebende Verfahren. Mit Hilfe PTSA können wir koroner GFS beurteilen und gleichzeitig behandeln. Zuerst dies ist eine schmerzhaft Verfahren, deswegen zuerst unter örtliche Betäubung können wir diese Verfahren durchführen. Durch femoral Arter oder radial Arter können wir Katheter einführen. Bis zum koroner Gefäße müssen wir Katheter einführen und mit Hilfe Kontrastmittel machen wir die Gefäße sichtbar. Und wenn es ein Verengung gibt, zuerst mit Ballon dilatatieren wir die Gefäße und dann stellen wir ein Stent, um eine neue Verengung zu vermeiden. Das dauert ungefähr 30 Minuten bis 1 Stunde. Und nach der Behandlung müssen wir die Patientin Intensivstation beobachten und müssen wir Monitör anschließen und engmaschig die Patientin müssen wir kontrollieren. Was beachte die Patientin vor der Untersuchung und nach der Untersuchung? Ja, wenn das ist ein elektiv PTSA, nicht akut, muss die Patient nüchtern sein. Aber wenn das ist ein akut myokardial Infarktus, dann müssen wir, die Patient hat keine Vorbereitung brauchen. Okay. Gibt es alternatif Methode PTSA? Ja, koroner Gefäße Verengung beurteilen können wir auch MR-Angiografie oder CT-Angiografie durchführen. Diese Methode sind nicht invasiv Methoden, sondern die sind non-invasive Methoden. Aber mit Hilfe MRT-Angiografie oder CT-Angiografie können wir nicht ein Stent stellen. Deswegen im akut myokardial Infarktus müssen wir PTSA durchführen. Okay, Herr Kollegin. In welcher Situation entscheiden Sie Koroner Bypass OP? Ja, wenn ein komplizierte Verengung gibt oder mehr als drei Gefäße verengt oder verschlossen, müssen wir ein Bypass-Operation durchführen. Manchmal Bifurkation hat Verengung. Diese Situationen mit Bypass-Operation behandeln wurde wird behandelt behandeln behandelt wird und ein Möglichkeit ist Bypass-Operation, ja. In diesem Herr Situation. Kollege, wie können Sie pulmoner Emboli ausschließen? Ja, zuerst im Blut achte ich, ob D-Dimer, ja ich bestimme D-Dimer bestimmen lassen. Wenn der Dimer ist hoch, ich würde gerne ein CT-Angiografie des Lunges durchführen. Und CT-Angiografie können wir pulmonar Embolie ausschließen. Möchten Sie andere bulut analize? Ja, möchte ich natürlich ein D-Dimer durchführen. Troponin I und T durchführen. CK und CKMB möchte ich durchführen. Großes Blutbild Gerinnungsparameter würde ich auch durchführen. Und das, wenn wir planen einen operativen Angriff, müssen wir auch Hepatit, Anti-HBsA, HBSA, Anti-HCV, Anti-HIV auch bestimmen lassen. Um eine pulmoner arteriell Embolie auszuschließen, können wir auch bu arteriell Blutgaz analize Ya, işlemi lassın. Sie haben recht, Halit Komeras. Şenelle Blutgaz ergebnisi erhalten wir. analizi afiyeden fall müssen wir auch bestimmen lassen. Vielen Dank für diese Information. Und Herr Kollegen, unser Guten Tag, Frau Oberastin. Ich habe heute eine neue Patientin aufgenommen und würde gerne mit Ihnen die Patientin vorstellen. Haben Sie kurz Zeit für mich? Ja, bitte. Ja. Es handelt sich um Frau Edil Traut Böhm. Sie ist 51 Jahre alt und 1,56 Meter groß und 70 Kilogramm schwer. Die Patientin stellte sich heute bei uns wegen seit 45 Minuten bestehende starke drückende retrosternal Schmerzen mit Dyspnoe vor. Die Schmerzen sind in die linke Schulter und in den Unterkiefer ausstrahlen. Die Schmerzen sind nachdem eine schlechte Nachricht aufgetreten. Die Schmerzintensität wurde mit 9 bis 10 von einer Schmerzskala bewertet. Die Beschwerden gehen mit Tachykardie, Palpitation, Töges, Angst, Nausea einher. Die Einnahme von Ibuprofen 400 Milligramm hat keine Verbesserung gebracht. Die Patient hat früheranliche Probleme vor 6 Monaten gehabt. Die Fragen nach hat Farbeänderungen, Bewusstsein verloren, Schuputum wurden verneint. Die vegetative Anamnese hat folgendes ergeben: Insomnie, Tussis und Obstipation. Die Patientin Anvorerkrankungen, Nantesi, seit 2 Jahren bestehende Gonarthrose, seit 5 Jahren bestehende arterielle Hypertonie, seit 5 Jahren bestehende Hypercholesterinämie und der Patient hatte eine erysipel vor 2 Jahren und es wurde mit Antibiotika behandelt. Entschuldigung, es wurde mit 9 Jahren eine pilonidal Sinüs-Operation durchgeführt. Er hatte einen Autounfall, deswegen bei Ihnen eine Osteosynthese-Operation durchgeführt. Er nimmt Wo? Wo? Entschuldigung. Wo? Ober, oberarm, oberarm fraktua. Aber. Humerus fraktua. Okay. Ja. Sie nimmt Ibuprofen 400 Milligramm, 400 Milligramm, Entschuldigung, 400 Milligramm und ein Voltaren Salbe bei Bedarf ein. Und außerdem nimmt sie Warum Fluvastatin. nehmen Sie? Ja, deswegen der Patient hat Gonarthros. Onlar trus, Ja, okay. Gonarthros, ya. Dagegen arterielle Hypertonie und Hiperkolesterolemie nimmt sie Fluvastatin 20 Milligramm einmal täglich und Norvasc 5 Milligramm einmal täglich ein. Der Patient hat Paracetamol Allergie, die sich mit Exanthem äußert. Sie ist Raucherin. Sie raucht seit 45 Jahren 20 Schachtel Zigarette. Sie trinkt gelegentlich Alkohol. Drogenkonsum würde verneint. Im Besuch auf Familienanamnese teilt sie mit, dass der Vater mit 70 Jahre alt an Hirntumor gestorben ist. Die Mutter hat Herzinsuffizienz. Sie hat zwei Geschwister, eine Schwester hat Aspergillus-Syndrom. Ja. Die Patient treibt keine Sport und sie hat viele Stress. Sie ist verheiratet, lebt mit ihrem Mann. Sie hat zwei Töchter, alles sind gesund. Sie arbeitet als Verkäuferin. Ich gehe von einem Verdacht auf Akut-Koronar-Syndrom aus, da die Patientin dafür typische Symptome aufweist. Die Patient leidet unter retrosternal Schmerzen mit Ausschallung in der Schulter und in den Kiefer. Aus Angina. Angina. retrosternal Angina, ja. Retrosternal Angina. Sie haben recht, Frau Berastin. Danke schön für diese Informationen. Ja, außerdem hat sie Todesangst und ja, diese sprechen für akut Myokard-Syndrome als Differentialdiagnose kommen auch Aortendissektion und Pulmonärembolie in Betracht. Um meine Verdachtsdiagnose zu bestätigen, würde ich zunächst bei der Patientin die Vitalparameter überwachen. Dann würde ich die Patientin eine körperliche Untersuchung durchführen. Bei der körperlichen Untersuchung achte ich darauf, ob Zyanose, zusätzliche Herzgeräusche vorliegen. Neben die körperlichen Untersuchung wären Laboruntersuchungen sinnvoll, um eine umfassende Diagnostik zu gewährleisten. Dabei werde ich Blutbild, CRP, BSG, Elektrolyte, Troponin, CK, CKMB, Didyma bestimmen lassen. Es wäre sinnvoll, Blutgasanalyse zu bestimmen, zu beurteilen. Ja, und danach werde ich die Patienten ein EKG durchführen und außerdem werde ich die Patienten Röntgen, Thorax, Echokardiografie durchführen unmögliche. Herz und Lungen Probleme auszusilisen, so wie Okay. ja. Haben Sie während der Anamnese eine Intervention durchgeführt? Ja, bei der Anamnese würde ich unsere Okay. Aufnahme sprechen, ja, unterbrecht, ja. Und was haben Sie gemacht? Ja, ich habe zuerst die Patienten Sauerstoffsättigung messen und dann die Patienten Vital Parameter. vital Sie haben Parameter überwachen und welche vital Parameter haben Sie fazla? ich habe Druck gemessen und Pulse abgetasten oder abgetast ich Alle. und ja alle und danach werde ich dem Patienten eine EKG geschreiben ja und Haben. danach werde ich dem Patienten Morphin verabreichen. Okay. Haben Sie Blutdruck, Puls, Sauerstoffsättigung, Ja. Fieber Und oder Puls, Puls abgetastet. Magen? Ja. Ja. Und Sie haben eine EKG Ja. geschrieben. Geschrieben Und ja. Morphin veranlassen. Ja. Okay. Haben Sie Blut abgenommen? Ja, ich habe auch Blut abgenommen, um mögliche pulmoner Emboli oder akut Myokard Enfarktüs auszuschließen. Dabei werde ich die Patienten Dedima, Troponin und SKMB durchführen. Und okay. Durchgeführt. Manchmal Gerinnungsparameter können Sie veranlassen. Ja, es ist sehr wichtig für pulmonare Emboli oder Aortendissektion. Aortendissektion oder denken Sie eine koronare Angiografie durchführen? Ja, Patienten. es wäre sinnvoll eine percutan transluminal koroner anjioplasti durchführen, um mögliche Verschlüsselung in koroner Gefäße zu beurteilen. Gegebenenfalls können wir eine Chance, wenn es eine Verschlussgefäß gibt, werden wir diese Gefäße behandeln. Ja. Okay, während der koronaren Angiografie können Sie die Gefäße können Sie die Krankheit behandeln. Okay, Ja. was erwarten Sie im EKG? Ja, wenn der Patient hat eine Myokard Infarktüs, wir erwarten Troponin Erhöhung und der Patient hat Myokard Infarktüs und wenn der Patient hat nonstabil Myokard Infarktüs. Es gibt CT-Senkung, aber die Patient hat stabile Myokard Infarktüs. Der Patient hat CT-Hebung, ST-Hebung, ja. Instabil Und, Angina e oder Hmm. wie unterscheiden Sie instabil Angina von stabil Angina? Ja, der Patient hat nonstabil Angina, Entschuldigung. sete senkung. Ama ben de patient hat non stabilanzina sete hebung. Ama Ya. ya iş haber Und istedim. die Charakteristik, die Schmerzen Charakteristik ist Unterschied. Ya. Instabil Ya ben de patient hat stabil angina pectoris. Ben de patientten nitroglycerin mit in ruhe gibt es keine Verminderung in angina. Aber der Patient hat unstabil angina pectoris. O da verschiedene. Ja, instabil angina hat der Patient Verminderung in Ruhe. Ja, Sie haben recht, ja. Ja. Es ist ein bisschen verschiedene, ja. Okay, welche akute Maßnahmen würden Sie ergreifen? Ja, um meine Verdachtsdiagnose zu bestätigen, werde ich die Patienten stationäre aufnehmen und ich werde einen Venözugang legen und den Patienten Nitroglycerin, Statin, Betabloke und Heparin Okay. Wann ist ein Bypass-Operation indiziert? verabreichen. Ja, wenn es PTCA wenn es PTSA mindestens 2 oder 3 Gefäß Verschlüsselung gibt, werde ich eine Bypass planen. Okay, was empfehlen Sie den Patienten nach der Therapie? Ja, nach der Therapie empfehlen dem Patienten Nikotinkarenz und Bewegung Erhöhung und Stressverminderung und der Patient hat viele chronische Erkrankungen. Es ist wichtig, Blutwerte und Blutdruckwerte und Cholesterinwerte kontrollieren. Oder regelmäßig Arzt kontrollieren. Ja, Ja. regelmäßig Arzt kontrollieren. Ja, das ist sehr wichtig. Und ich empfehle den Patienten nicht vielleicht essen, sondern auch Obst und Gemüse essen. Ja. Okay. Vaktimiz yok ama abi.